Kundgabennummer 6520 vom 11.04.1956. Zuführen der Wahrheit, Licht- und Kraftaustausch. Die Wege, die ihr geht, sollen alle dem gleichen Ziel zuführen. Und darum müssen sie sich einmal zusammenfinden, auch wenn sie ganz verschiedene Ausgangsorte hatten. Je kürzer nun der Weg ist, desto eher wird das Ziel erreicht. Wählet ihr Menschen aber Umwege, so kann es euch sehr lange dauern, bis ihr zum Ziel gelanget. Dennoch ist euer Wille ausschlaggebend, überhaupt das rechte Ziel anzustreben. Und ich kann euch nur immer sagen, dass der kürzeste Weg zum Ziel der Weg der Liebe ist, zu mir und zum Nächsten. Denn dieser Weg ist hell erleuchtet und daher auch als der rechte Weg erkenntlich. Denn vor euch her wandeln meine Sendboten, Träger des Lichtes, und in dessen hellem Schein wandelt ihr wahrlich sicher, und ihr könnet nicht fehlgehen. Diese Lichtboten nun sende ich allen denen entgegen, die sich auf dunklen Wegen nicht wohlfühlen, die sich ängstigen, falsche Wege einzuschlagen, und die sich in dieser Sorge wenden an das Licht von Ewigkeit, dass es ihnen einen Strahl zusenden möge, die also nach Licht verlangen. Und diese führe ich auf dem kürzesten Wege zum Ziel. Ich lasse vorerst Lichtfunken in ihre Herzen fallen, die zünden werden und sich durch Wirken in uneigennütziger Nächstenliebe äußern, wodurch nun gleichzeitig die Liebe zu mir unter Beweis gestellt wird, weil die eine zur anderen unleugbar führen muss. Was aber ist unter dem Licht, das euren Weg erleuchtet, zu verstehen? Der Weg des Lichtes ist der Weg der Wahrheit. Wenn ich euch Menschen den Weg zum Ziel, zu mir erleuchten soll, dann muss ich euch die Wahrheit zuführen. Ich muss euch Boten entgegensenden, die euch in der Wahrheit unterweisen. Und ich muss Licht- und Liebeboten beauftragen, sowohl auf Erden als auch im jenseitigen Reich, die von mir die Wahrheit entgegennehmen und wieder austeilen. Ein Vorgang unentwegten Kraft- und Lichtaustausches im geistigen und im irdischen Reich. Ein Vorgang, der sich in gewaltigem Ausmaß stets und ständig vollzieht und mein Liebelicht überall hinleitet, wo ihm kein Widerstand entgegengesetzt wird. Zahllose Lichtwesen stehen mir zur Verfügung und viele Lichtwesen sind auch auf Erden verkörpert, um diesen Licht- und Kraftaustausch zu ermöglichen, auf das in die tiefe Dunkelheit, die über die Erde gebreitet ist, das Licht hineinstrahlen kann, auf das den in finsterem Irrtum und in falschem Denken dahinwandelnden Menschen die Wahrheit gebracht werde, die allein der Weg ist zum ewigen Leben. Es ist mein Geist, der sich stets in die Unendlichkeit verströmt, der vollkommene Wesen durchstrahlt und zur Tätigkeit antreibt, der in geöffnete Herzen sich ergießt, der im ständigen Kreislauf von mir ausgeht, um wieder in den zur Vollendung gelangten Wesen zu mir zurückzukehren. Er ist der Liebestrom, der beseligt und erfüllt die vollkommenen Geistwesen, der sie wieder zur Weiterleitung drängt, weil Liebe niemals untätig bleibt, der also dorthin geleitet wird, wo dieser Liebestrom begehrt und aufgefangen wird und so in ständigem Wirken und Vollenden bleibt. Es ist das Licht der Erkenntnis, das entzündet wird überall, wo Licht begehrt wird, wo ein Wesen mich selbst um Wahrheit anruft und wo dieser Liebestrom empfangen wird. Dort muss auch der Weg klar erkennbar sein, der zu mir führt. Und das Ziel muss in kürzester Zeit erreicht werden können, wohingegen schwach oder unerleuchtete Wege leicht ein Verirren und Abweichen vom rechten Wege möglich machen und der Mensch erst nach Umwegen das Ziel erreicht, wenn er dieses dennoch ernstlich anstrebt. Die Wahrheit allein sichert euch Menschen den Zugang zu mir. Und diese Wahrheit euch zuzuleiten, ist meine immerwährende Sorge, weil ich will, dass ihr mühelos und ohne Bedenken den Weg auf Erden wandelt, zur ewigen Heimat, den ihr nun im Licht der Wahrheit erkennet, als den allein rechten Weg zu mir. Amen.